Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist Christine. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen. Wie alt bist du? Ich 80. Wie viel? Wie? 80? 48. 48. Ja, wir haben ja gestern schon gesprochen. Ah, du bist die Christine. Ununterbrochen. Ja, und wir haben ja noch versucht, dich zu erreichen und die Leitung war nur wirklich nicht mehr herzustellen. Ja. Du hast uns gestern etwas sehr, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Das klingt wieder nicht so doll mit deiner Leitung. Ja, jetzt bin ich auf dem Handy. Mann, oh Mann, was ist denn da los bei dir? Wo wohnst du? Ich wohne in einem, wo ganz schlechter Empfang ist, also auch auf dem Handy leider. Ich hör's schon. Aber mit diesem geht's eigentlich sonst ganz gut. So, wir hatten ja gestern das Thema übersinnliche Erlebnisse. Und du hast uns etwas sehr, sehr Spannendes erzählt und dann sind wir unterbrochen worden. Ich fasse nochmal zusammen, was du uns erzählt hast. Du hast erzählt, dass du eine Hobby-Astronomin bist, gerne in die Sterne guckst. Ja. Und dann gab es irgendwie einen Tag, da war alles bewölkt, eine Nacht, da war alles bewölkt. Und dann hast du dich hingelegt und hast dich so sehr konzentriert, dass du das Gefühl hattest, du würdest deinen Körper verlassen. Also deine Seele würde deinen Körper oder was auch immer würde deinen Körper verlassen und du konntest ganz hoch ziehen zum Weltall und konntest diese Sterne anschauen. Genau. Ne? So, da habe ich zu dir gesagt, naja, okay, das ist vielleicht alles in deiner Fantasie passiert. Aber dann ging es noch weiter. Dann hast du gesagt, das hast du nochmal wiederholt. Und dein Mann ist Iraner und der war im Iran in seiner Heimat und du hast wieder zu Hause in Deutschland deinen Körper verlassen und bist dorthin, wie auch immer, gekommen. Und wieder zurück. Und du warst noch nie dort gewesen. Und dann hast du hinterher deinem Mann genau beschreiben können, wie das Zimmer aussah und was da für Gegenstände standen. Ja. So war es, ne? So weit waren wir gestern gekommen. Genau. Ja, also ich muss dazu sagen, dieser Moment, wo ich dann aus dem Körper raus war, bis ich im Iran war, das war wirklich wie mit dem Fingerschnippen. Also die Entfernung spielt keine Rolle? Nee, das war, ich fühlte das und dann war ich auch schon da. Wie lange warst du dann, wenn du das zeitlich überhaupt so erklären kannst, wie lange warst du dann im Iran oder in dieser, im Iran, so muss man sagen. Ja, nicht so lange, also ich denke mal höchstens 13 Minuten. Mhm. Und dann bist du wieder zurückgekehrt in deinen Körper. Genau. Und ich habe das extra gemacht, weil ich mir selber eben sicher war, ist das wirklich passiert? Mhm. Oder hast du dir das nur eingebildet und war ich ziemlich baff. Ja. Weil man kann es einfach nicht glauben. Ne? Also die Sachen, die du dann beschrieben hast in dem Zimmer, die du da gesehen hast, ganz ehrlich und ganz definitiv, das hat dir dein Mann nicht vorher so beschrieben. Und das kannst du nicht irgendwie erfahren haben von jemandem. Nein, also ich war da nicht und es gibt einige Bilder, aber nicht aus diesem Zimmer, wo er geschlafen hat. Aus dem anderen, also im Wohnraum gibt es Bilder. Mhm. Aber nicht aus dem Schlafzimmer. Aber das ist doch... Und von daher... Bitte? Ja, das ist doch durch und durch gruselig. Ja, also ich finde es auch nur... Es ist so, ich habe Sklerose. Bitte? Und ich bin sehr... Ich habe so Sklerose. Du hast MS? Ja. Ja, da war gerade eine Störung in der Leitung. Und dadurch bin ich eben sehr sensibel für alles Mögliche. Und ich habe auch noch zwei andere gruselige Sachen erlebt. Ah, die Leitung ist so schlecht, das ist ja wirklich zum Weinen, dass wir uns nicht richtig unterhalten können. Christine, ich frage jetzt mal einfach, denn vielleicht antwortest du relativ kurz, weil wenn du lange sprichst, dann bricht die Leitung immer weg. Hast du denn dieses Körperverlassen nochmal oder noch mehrmals danach gemacht? Leider ist es mir nicht gelungen. Nicht mehr gelungen, ja. Nein, ich habe es noch ein paar Mal versucht und es ist mir noch nicht wieder gelungen. Kannst du, gut, dann müsstest du jetzt auch wieder länger antworten, aber ich frage es trotzdem, kannst du das so vielleicht grob erklären? wie du dich in diese Stimmung, ja, gedanklich suggeriert hast, dass du deinen Körper verlässt. Das darf nicht wahr sein. Irgendeine höhere Macht will nicht, dass Christine uns das erzählt. So was aber auch. Ich hätte ja auch ausgesprochen spannend gefunden, aber so einfach wird es nicht gehen. Wenn ich Christine vorgeschlagen hätte, leg dich jetzt bitte hin. Und während wir telefonieren, versuchst du deinen Körper zu verlassen und kommst zu mir hier ins Studio. Und dann müsste Christine mir sagen, was hinter der Kamera, ich gucke hier in die Kamera rein, was hinter der Kamera ist. Und wenn sie mir das sagen würde, dann würde ich wirklich vom Glauben abfallen. Oder, na, das ist nicht die richtige Formulierung, aber da würde ich, glaube ich, eine existenzielle Krise bekommen, wenn sie das könnte. Vielleicht schaffen wir es doch nochmal irgendwann mit ihr zu reden. Aber wir wollen uns heute eigentlich nicht hauptsächlich über Geister unterhalten. Das haben wir gestern ja gemacht. Heute ist eine freie Themennacht. Und wenn das eine oder andere Geisterthema da noch reinflutscht, dann soll es auch okay sein. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Florian 37. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Florian. Folgendes. Du hast gestern einen Schulgast gehabt bei dir. Der hat mit Askoli dir die Karten gelegt. Ja. Und wie soll ich das erklären? Mir das fast, also ich weiß nicht, ob die Beziehung standhaft ist. Ich habe fast schon über 3.000 Euro Schulden gemacht. Ich habe bei so 0900er angerufen gehabt. Ah, bei diesen Astro-Lines. Genau. Ja. Und die haben dich abgezockt. Genau. Und ja, ich war immer misstrauisch in der Beziehung, kann man sagen, ob sie mir treu ist. Und die haben immer gesagt, dass sie mir fremd geht. Dann haben sie wieder gesagt, sie liebt mich. Dann, ich bin ja damals ins Gefühlsrausch gekommen. Was bist du? Ins Gefühlsrausch. In einen Gefühlsrausch gekommen, weil die dir immer irgendwelche Sachen gesagt haben, die Kartenleger. Genau. Ja. Und? Und, weil sie, wie soll man sagen, ich bin bloß darauf gekommen, weil sie mal die Gefühle gezeigt hat und mal wieder nicht so ungefähr. Und also es ging um deine Freundin und du hast immer gefragt, was ist mit der Freundin los? Geht sie fremd, geht sie nicht fremd, welche genau. Gefühle hat sie und so weiter. Mhm. Der ausschlagende Punkt war das, sie war bei ihrem Mann nicht treu, kann man sagen. Sie war ihrem Mann nicht treu? Genau, sie ist ja noch verheiratet momentan, sie lebt in Scheidung. Ja. Und jetzt habe ich halt die Angst gemacht, hoffentlich macht es bei mir nicht. Also sie waren ihr Mann nicht treu, weil sie mit dir in Kontakt hat. So meinst genau. du? Ja. Mhm. Nein, sie lebt eine Entscheidung, sechs mir. Und wie soll man sagen, sie war wie sie verheiratet, aber nicht treu, kann man sagen. Sie ist halt, sie hat mehrere Menge Bekanntschaften gehabt. Achso, neben dir noch ein paar andere. Okay. Na, wie sie ihren Mann betrogen hat. Ich weiß mittlerweile, dass sie mich nicht betrogen hat. Ja. So, jetzt rufst du da an bei der Kartenleger-Hotline und musst ordentlich Geld bezahlen und du fragst diese Kartenleger, ist meine Freundin, meine Affäre mir treu? So hast du gefragt. Nee, nicht Affäre, wir haben eine Beziehung miteinander. Achso, ihr habt jetzt eine Beziehung miteinander, richtig. Wir haben eine Beziehung. Bloß momentan ist ein bisschen Abstand, weil sie teilweise missbehandelt habe und war immer misstrauisch. Sie hat es immer mitgekriegt, dass ich immer gefragt, was los ist. Bist du überhaupt treu zu mir, so ungefähr? Liebst du mich überhaupt noch? Da sind mir die Fragen immer gekommen. Sie hat mir nie eine Antwort drauf gegeben. Ja. Und da hast du gedacht, rufe ich mal bei der Astro-Hotline an. Genau. Und da habe ich am Tag zwischen 3 und 4 Mal angerufen gehabt. Und was haben die dir dann immer gesagt? Ständig andere Aussagen. Andere Aussagen? Na super. Und trotzdem hast du immer wieder angerufen? Das war wie eine Sucht. Wie eine Sucht. Und das hat 3.000 Euro dir gekostet? Ja, richtig. Hast du die schon bezahlt, die 3.000 Euro? Nee. Schulden, ne? Hast du gehört am Anfang. Die Leitung ist auch nicht so toll, deswegen frage ich immer wieder ein bisschen nach. Das waren Telefonschulden im Endeffekt, weil der ruft mal dann da an. Das war der Festanschluss, was ich gehabt habe. Ja, wir haben mal den Anschluss mittlerweile gesperrt. Ach. Und wie lange liegt das zurück jetzt, dass du das gemacht hast? Das ist ja jetzt am Monat. Mhm. 1,5 Monat. Mhm. Du bist doch mit deiner Partnerin noch zusammen. noch zusammen, aber sie braucht halt einen Moment Abstand, seit eineinhalb Wochen. Okay. So, das heißt, du hast jetzt 3.000 Euro Schulden, bist so schlau wie vorher und hast wahrscheinlich so einen Hals auf diese Kartenleger da, oder? Ja, richtig. Und ich habe noch einen Fehler erlaubt, kann man sagen. Ich habe mir dann eine Prepaid-Karte mal gekauft, kann man sagen, und habe sie getestet im Endeffekt. Ein was? Was hast du dir gekauft? Eine Prepaid-Karte, jetzt haben wir zum Aufladen zur Ach so. Karte. Na, wo habe ich sie getestet? Weil wir haben mal kurzzeitig mal Beziehungsauskopf mit zwei im Juni. Mhm. Und dann habe ich das einfach, es war ja schon die Nacht mit dir so ungefähr, ne? Ich bitte dich mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, Florian. Du nuschelst so, sodass es extrem schwer ist, dich zu verstehen. Entschuldigung. Ich habe dann eine Prepaid-Karte gekauft. Ja. Und wollte sie testen. Mhm. Im Endeffekt, weil im Juni heuer habe ich sie dann, war mal wirklich eine Beziehung, wirklich komplett Schluss zwischen uns zwei. Und habe ich, wie ich daheim war, vor eineinhalb Wochen, Fehler gemacht, im Endeffekt, sie eine SMS geschrieben. Das war im Juli, wirklich eine schöne Nacht, was wir gehabt haben mit zwei. Mhm. Dann hat sie mir sie hat dann zurückgeschrieben, was bist du für Vollidiot so ungefähr? Dann habe ich halt weitergeschrieben. Kennst mich nicht mehr so ungefähr, ne? Und hat sie halt herausgefunden, dass ich das war. Mhm. Und ich habe halt recht Schreibfehler, kann man sagen. Und das hat sie halt rausgekannt, dass ich das war. Und seitdem ist halt richtig jetzt Flaute. Ja. Florian, weißt du was? Wir beide können jetzt nicht über deine Beziehung sprechen, weil ich dich leider nicht richtig verstehe. Und ich müsste jetzt tausendmal nachfragen. Und das würde dich dann wahrscheinlich auch nervös machen. Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass du 3.000 Euro verballert hast für diese Kartenleger. Könnte man mit einem Psychologen vorstellen. Absolut, da biete ich dir auf jeden Fall gleich an. Noch eine Frage zu dieser Kartenlegergeschichte. Ist das für dich jetzt ein sehr großes Problem, diese 3.000 Euro? Wirst du da lange dran stottern müssen? Da stehe ich lange hin stottern. Wirst du lange stottern. Und das war wie eine Sucht, sagst du? Das war wie eine Sucht. Ja. Jetzt ist Schluss. Und ich möchte eigentlich bloß die Leute warnen davon. Mhm. Das ist einfach Hokus Pokus, was die da sagen. Mhm. Und ist Abzocke hoch 3, macht den Scheiß nicht, geht's lieber zu einem Paargespräch. Genau. Ich wollte einfach die Leute einfach sagen, was die Leute da erzählen. Ich habe es ja bei dir gesehen, was du gesagt hast, das stimmt alles nicht. Ja. Und als mir das innerlich vor mir wie so ein Film, ist das für mich gelaufen, ey, die Scheiße, sondern es sagt, wo ich erlebt habe, wollte ich eigentlich andere Leute auch weiter sagen, so ungefähr. Also eine klare Warnung deinerseits, die Finger davon zu lassen. Genau. Ne? Gut, so, kann nicht versucht werden. Da machen wir es so, die Beziehungsgeschichte, die machen wir im Hintergrund. Geht es dann vielleicht auch besser mit der Kommunikation. Deine Warnung ist gut rübergekommen. Ich danke dir vielmals, wünsche alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke dir nochmal. Florian, ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Sigi, 52, guten Morgen. Morgen. Sigi, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, verlassen nach 18 Jahren. Ohne ein Wort. Ui. Ja. Deine Frau? Nein, ich bin schwul. Mann? Ja. Also, wart ihr verheiratet? Nein. Nein? Nein, wir waren 18 Jahre zusammen. Erzähl mal, wie kam das denn dann zu der Trennung? Mein Freund musste Donnerstag arbeiten, weil ja nicht einheitlicher Feiertag war in der Bundesrepublik. Ja. So, dann hat er mir vorher gesagt, er muss arbeiten. War das jetzt vor kurzem? Letzte Woche Donnerstag. Genau, am 1. November. Richtig. Ah ja. Hm. So. Und dann musste er arbeiten und anschließend hatten die Pinkeltaufe von einem Arbeitskollegen. Das heißt, ein Kind wurde geboren. Mhm. So. Und dann sagte er, er wollte da eventuell da bleiben oder nicht. So, dann ist er aber über Nacht da geblieben, angeblich. Mhm. Am nächsten Tag ist er dann erst um 18 Uhr nach Hause gekommen. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, das würde so nicht gehen. Er hätte mir zumindest eine SMS schreiben können, damit ich weiß, wo er ist. Mhm. Ja, und dann sagte ich nur, also das mache ich so nicht mehr mit. Und dann habe ich nur zur Antwort bekommen, dann sind wir uns ja einig. Moment, wenn du sagst, das mache ich so nicht mehr mit, klingt das so, als wäre das schon öfters vorgekommen? Das so. Ist schon mal vorgekommen, dass er also mir nicht Bescheid gegeben hat, wenn er später nach Hause kommt. Ja. Weil das war bei uns immer üblich. So, und dann hat er der andere sich keine Gedanken machen muss. Genau. Und dann hat er dir geantwortet? Ja, so, wie ich gerade gesagt habe. Und Samstag musste ich arbeiten. Und dann komme ich Samstagnachmittag von der Arbeit nach Hause. Da waren seine ganzen Anziehsachen weg, alles weg. Entschuldigung. Also alle wichtigen Sachen, die seine... Nur seine Anziehsachen. Nur seine ganz kompletten Anziehsachen. Mhm. Die waren alle weg. Was? Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Wo ist er? Mhm. Ich habe sämtliche Freunde, Familie, Bekannte angerufen. Mhm. Keiner wusste was. Mhm. Und dann Sonntag habe ich meine Schwester angerufen, weil ich die nicht vorher erreichen konnte. Und die hat mir gesagt, wie... Ich sollte doch Montag kommen zu euch. Ich sag, warum? Ja, er wollte dir sagen, dass er sich verguckt hat, aber er hatte Angst, es mir alleine zu sagen. Er weiß ja nicht, wie ich darauf reagiere. Ach, das war schon geplant, dass dann die Schwester kommt. Richtig. Aber nun war er schon weg. Und da fühlte sich natürlich meine Schwester auch über den Leisten gezogen. Ist ganz klar. Ja, aber du und dann hat sie mir das eben halt gesagt, dass er einen neuen hat. Genau, da hattest du schon die Information, da ist auch ein neuer Mann im Spiel. Richtig, den er aber erst seit zwischen sechs und acht Wochen aus dem Internet kennt. Mhm. Wie hast du dann für dich reagiert? Was hast du gemacht, als du das erfahren hast? Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Was hast du gemacht? Ich habe eine Flasche Asbach getrunken, ich habe Tabletten genommen und ich habe mich versucht, mit Autogase umzubringen. In der Garage? Ja. Gott sei Dank telefonieren wir miteinander. Wer hat dich da rausgeholt und gerettet? Ich selber, weil ich mich auch einmal übergeben musste. Mhm. Und dann habe ich die Türe aufgemacht, das weiß ich noch. Ich weiß auch, ich bin grün und blau überall. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich ins Haus gekommen bin. Weiß ich nicht. Du hast dich dann selbst da rausgeschleppt. Das war kein... Ich weiß es auch nicht, ob ich mich selber rausgeschleppt habe. Naja, wenn es ein anderer gewesen wäre, hättest du es ja erfahren hinterher wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht, also die Garage stand am anderen Morgen, stand die Garage offen, das weiß ich. Und es hat sich aber keiner gemeldet, der gesagt hat, hat dich gerettet. Nein, keiner. Dann wirst du es selbst gemacht haben. Dann wirst du selbst gemacht. Und dann ging es ja weiter. Das erste Mal, wo ich überhaupt... von ihm was gehört habe, war, ich habe allen Mut zusammengenommen, habe dem Dienstag eine SMS geschrieben, weil er von sämtlichen Freunden und Bekannten, Familie, der ging nicht ans Handy dran, da habe ich ihm geschrieben, es wäre schön, wenn wir uns mal aussprechen könnten. Mhm. Dieses Gespräch fehlt mir. Mhm. Und das ist doch nur fair nach 18 Jahren, oder? Was für eine Frage, Sie, natürlich. Wie hat er geantwortet? Gerne, ich brauche Zeit. Das war alles. Das war alles. Bis heute. Und heute kommt eine SMS. Vielmehr, ich muss sagen, der ist im Chat drin, im schwulen Chat, G-Royal. Da habe ich den gefunden, durch einen Bekannten, weil ich kannte das nicht. Mhm. Und da hat er mir dann geschrieben, weil ich habe mich da eben halt auch angemeldet, weil... Und du hast dich auch als dich zu erkennen gegeben? Nein. Nee? Nein. Also hat er dich angeschrieben als eine fremde Person quasi? Nein, also er wusste mit Sicherheit, dass ich das bin, weil ich ihm ja auch dann angeschrieben habe. Er sollte sich doch bei mir melden. So war das. Also hast du dich dann doch zu erkennen gegeben? Ja, ihm. Aber im Chat nicht. Mhm. Und dann kam nur... dass er nächste Woche kommen würde. Mhm. Ihm wird es ja auch nicht gut gehen, aber er will mir ja mal wieder in die Augen schauen können. Ich sitze jetzt hier. Und wartest. Ja. Und weißt überhaupt gar nichts. Du weißt nicht, wo er ist, was da los ist. Ich weiß, dass er in einer anderen Stadt ist, das weiß ich. Mhm. Aber wie gesagt, hier ist nichts geregelt. Wir müssen die ganzen Kosten. Mhm. Ich sitze praktisch auf 140.000 Euro Schulden. Ihr habt zusammen eine Wohnung gekauft? Ein Haus sogar? Ja. Und das Haus gehört euch beiden? Jeder zur Hälfte. Jeder zur Hälfte. Das heißt, da muss ganz viel da geregelt werden. Ja. Du sitzt ja nicht allein auf diesen Schulden. Das sind ja. Aber was mache ich, Domian, wenn er verdient zu wenig? Ich habe also den größten Teil immer übernommen. Mhm. Was mache ich, wenn er nicht mehr zahlt? Wenn der insolvent wird, dann hast du es an der Backe. Richtig. Dann ist mein Leben total kaputt. Ja, Moment mal. Jetzt geht's ja nicht in erster Linie ums Haus, sondern erstmal um dich, um eure Beziehung, um das klärende Gespräch. Ja. Weißt du, Sigi, wenn sowas passiert, das passiert nicht von heute auf morgen. Da muss schon lange, lange, der Wurm in eurer Beziehung gewesen sein. Der Wurm ist, also ich gebe uns beiden die Schuld, das ist keine Frage. Und ich weiß auch, wo der Wurm lag. Der Wurm lag ganz einfach daran, wir haben zu wenig miteinander gesprochen. Mhm. Ihr habt euch auseinandergelebt. Ja, so in etwa, ja. Mhm. Und das war's dann. Und nach 18 Jahren, 18 Jahre ist ja wirklich eine sehr lange Zeit. Ja. Ich stimme dir voll zu, dass ich es sehr feige finde von ihm, sich einfach so aus dem Staub zu machen. Also zumindest, wenn es auch deinen Schmerz nicht mindert. Aber es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man weiß, warum und wenn das klar gesagt wird. Richtig. Und woran man ist. Woran man ist, ganz genau. Genau. Jetzt zögert er es wieder eine Woche hin und du sitzt wieder da in deinem Schmerz und weißt gar nicht, was du machen sollst. Richtig. Und vor allen Dingen, der Urlaub war, der hatte noch zwei Wochen vorher haben wir einen Urlaub gebucht, alles. Mhm. Also das kann auch mit dem neuen Typ, das kann ja nicht so lange sein. Das sind 6 bis 8 Wochen. Und der redet oft mit meiner Schwester, weil da geht er ans Telefon und ist auch schon gleich bei dem Neuen eingezogen. Gab es denn in diesen 18 Jahren schon mal irgendwie Vorfälle, dass ihr gegenseitig fremdgegangen seid? Nein. Nie? Nein. Das ist ja toll. Und das glaubt, du kannst es mir von dir aus ja sagen. Und, ja. Und bei ihm glaubst du das auch? Ja. Ja. Ja, glaube ich. Das ist hart, Sigi. Das ist hart. Aber jetzt musst du mir mal eines versprechen. Du bist ein erfahrener Mann von 52 Jahren. Ja. Du bist keine 15 und keine 16. Ja, ich weiß, aber... Jetzt darfst du keine Dummheit machen. Ich kann einfach die Gefühle nicht abstellen. Das geht nicht. Ja, ist mir klar. Du bist extrem verletzt und deine ganze Existenz ist eventuell kommt jetzt ins Wanken. Und richtig, alles hängt zusammen und alles hängt da dran. Alles hängt an. Jetzt musst du dich zusammennehmen. Ich habe auch gesagt, ich werde es auf keinen Fall alleine schaffen. Ich will Hilfe haben. So, das kann man ja alles organisieren. Du musst mir nur zunächst einmal versprechen, dass du nicht wieder in die Garage gehst und Dummheiten machst. Nee, weißt du, Sigi, so leicht darf man sich auch nicht vom Acker machen. Ja, du hast recht. Und ich sage dir, du wirst jetzt das gar nicht hören wollen. Aber ich sage dir trotzdem, du bist erst 52 Jahre alt und es gibt eine Zeit nach dem Schmerz. Es gibt eine Zeit nach dem Schmerz. Das sage ich dir jetzt ganz definitiv. Nicht als Trost, sondern als Fakt. Ja. Und jetzt ist das Problem, dass du durch diese schlimme Phase jetzt durchkommen musst. Und die ist wirklich hart. Da gebe ich dir recht. Und wir werden jetzt mal uns ein bisschen schlau machen im Hintergrund, wo du dir Unterstützung und Hilfe holen kannst, damit du jemanden an deiner Seite hast. Ja, das Problem ist, ich wohne also wirklich, ich kann das ruhig sagen, ich wohne richtig auf dem Land. Ja. Und meine ganze Familie, meine ganzen Freunde, die wohnen alle in der Stadt. Also da fahre ich mindestens eine Stunde. Ja. Ich bin den ganzen Tag hier. Wenn die Freunde, die sind auch alle arbeiten, also meistens bin ich den ganzen Vormittag allein. Ich bin nur am Grübeln. Ja, bist du arbeitslos im Moment? Nein, ich habe Urlaub. Das ist Urlaub. Mhm. Weil ich die Beziehung, die will ich noch retten. Ja, im Moment kannst du gar nichts machen. Im Moment musst du erstmal abwarten, bis er sich gnädigerweise zu dir begibt. Wenn du Urlaub hast, du hast ein Auto. Ich habe ein Auto. So, gut, das sind schon mal zwei gute Informationen. Jetzt machen wir uns schlau für dich, was wir dir anbieten können. Die Informationen, die kriegst du gleich von meiner Psychologin. Die nimm bitte an. Ja. Nimm jetzt jeden Strohhalm, der dir helfen kann. Ja. Ne, damit du gar nicht auf irgendwelche nochmal schiefe, abwegige Gedanken kommst. Ja. Und dann wirst du mit dieser Hilfe, die du hoffentlich dann in Anspruch nimmst, wirst du auch diese Zeit schaffen. Das sage ich dir voraus. Das wirst du schaffen. Du wirst es schaffen. Ich will es hoffen. Du wirst es schaffen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Claudia, das ist heute Nacht meine Psychologin, die ruft dich gleich an. Gut, dann danke ich dir. Alles Gute und viel Kraft, Sigi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 um 1 Uhr 26. Hier ist Barbara. Barbara ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Barbara, was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um das Problem, dass ich einen wunderbaren Lebenspartner habe seit 10 Jahren. Mhm. Er hat 3 Kinder, 2 sind wunderbar und der eine ist Junkie. Der hat bei uns gewohnt und hat mich dann irgendwann mal überfallen, eingebrochen, aufgrund dessen, dass er Geld brauchte, mich bedroht. Ich habe mich selber in meiner kleinen Speisekammer eingesperrt und... Wie alt ist er? Ja, er ist 27. Ach, schon. Und jetzt weiß ich nicht, es geht darum, dass wir Weihnachten zusammen bei meines Partners Mutter feiern wollten und der Sohn da auch hinkommen will. Und ich kann es nicht. Wann war denn dieser Überfall? Vor 4 Jahren. Und wie seid ihr bislang in den letzten 4 Jahren miteinander umgegangen? Mein Partner und ich? Nein, der Sohn deines Partners. Der war im Gefängnis. Die Sache ist zur Anzeige gebracht worden? Ja. Und er ist... Nicht nur meine, viele andere. Aber deine auch? Ja. Ja, das wurde auch verhandelt. Ja. Du hast auch vor Gericht ausgesagt. Nein, das musste ich nicht. Er hat das zugegeben. Also, das war nicht so. Aber es war dann auch so, dass... ich eine Verfügung habe, dass er sich mir nicht nähern darf auf 50 Meter und von daher weiß ich nicht, wie ich da mit Weihnachten umgehe. Mhm. Lass uns da gleich das vertiefen. Noch eine Frage zu der Geschichte da mit der Speisekammer. Du hast dich in die Speisekammer zurückgezogen und versteckt. Wie ging es denn dann weiter? Ja, mein Partner war im Bauhaus. Ich hatte mein Handy in der Hand und habe ihn angerufen und er kam dann auch sofort. Das dauerte dann vielleicht so 10-12 Minuten. Mhm. Und in der Zeit hat sein Sohn die Wohnung durchwühlt, hat Dinge geklaut, ist dann bei uns über den Balkon abgehauen und sein Vater ist hinterher und Polizei kam leider nicht, erst eine halbe Stunde später, obwohl wir vorher schon viel Kontakt mit Polizei hatten. Wegen ihm? Wegen ihm, ja. Und und er ist dann davon gekommen, erstmal? Also er hat alles möglich geklaut hier. Er kannte sich ja aus in der Wohnung, weil er hier gelebt hat, 5 Jahre oder 4 Jahre. Aber er konnte dann fliehen und man hat ihn zunächst... Er konnte fliehen. Wie war er da reingekommen in die Wohnung? Er ist durch wir haben so eine kleine Toilette und da ist er, so, hat er die Scheibe eingeschlagen und ist dort. Und du warst im Haus? Ich war im Haus, ja. Hat er dich richtig tätlich bedroht? Ja. Mit einem Messer. Mit einem Messer? Mhm. Ja. Das heißt, wenn du nicht in die Kammer geflohen wärst, hättest du Angst um Leib und Leben gehabt? Du hattest Angst um Leib und Leben und bist deshalb geflohen? Und das habe ich leider auch noch nie in irgendeiner Form vergessen. Es tut mir leid, ich kann das nicht wegkriegen. Gab es denn zwischen dir und deinem Partner da Differenzen? Hat er dann eher vielleicht zu seinem Sohn gehalten? Wie war die Situation zwischen dir und deinem Partner? Nein, mein Partner hat eigentlich zu mir gehalten und doch ist er immer wieder in den Knast gegangen und hat seinen Sohn besucht. Gut, das ist sein Sohn, das kann man ja vielleicht, vielleicht auch verstehen. Richtig. Wie hat der Sohn sich denn mittlerweile entwickelt? Wie ist er jetzt drauf? Wie er jetzt drauf ist, nachdem er aus dem Knast war in einer Übergangseinrichtung und weil er im Knast auch Drogen bekommen hat hat er sich einem Methadon-Programm angeschlossen und ist jetzt in Hamburg. Und wie gesagt, seine Schwester ist in Hamburg als Lehrerin tätig, die kümmert sich um ihn und... Glaubst du, dass er jetzt auf einem richtigen Weg ist? Nein. Nein. Glaubt die Schwester das auch nicht? Das kann ich nicht sagen. Also mein Partner sagt immer, seine Tochter würde merken, wenn da irgendwas schieflaufen würde. Und er hat aber ganz klar gesagt, er kann ohne Drogen nicht leben. Also von daher hat er sich diesem Methadon-Programm angeschlossen. Hat er denn irgendwann sich bei dir mal gemeldet und hat über diesen Vorfall gesprochen? Nein. Nein. Er hat sich nur entschuldigt dafür? Nein, niemals. Nicht ein einziges Mal. Barbara, dann kann ich sehr gut verstehen, dass du keine Lust hast, zu dieser Weihnachtsfeier zu gehen. Ja, das ist aber dann die Problematik, dass ich meinem Partner damit wehtue. Und aber das muss dann, aber das verstehe ich nicht. Das muss dein Partner doch auch verstehen. Ja. Da ist ja nun ein krimineller Akt vorgefallen in eurem Haus. Ja. Der hat dich mit einem Messer bedroht, der hat euch ausgeraubt. Mhm. Der ist deshalb unter anderem in den Knast gegangen und hat sich bis heute nicht bei dir entschuldigt. Nein. Weißt du, wenn er sich entschuldigt hätte und er sich heute bemüht, könnte man ja sagen, okay, muss auch einem Menschen mal verzeihen können, wenn man einen guten Willen sieht. Mhm. Aber all das ist ja nicht der Fall bei euch. Das war etwas, wo ich so sehr traurig drüber war, insofern, als dass mein Partner gesagt hat, du hast ja auch nie mit ihm gesprochen. Ja, das liegt aber an ihm, dass er zunächst mit dir spricht. Die letzten 4 Jahre gab es kein gemeinsames Weihnachten wegen des Knasts bei ihm. Nein, Gott sei Dank. Ja, und jetzt ist er aus dem Knast raus und nun will die Oma ein großes Fest machen und da sollen alle kommen und du auch. Ja. Boah, das ist aber wirklich schwierig. Und dein Partner will da natürlich hin, das ist seine Mutter, sein Sohn, seine Richtig. Kinder. Ja. Und übt jetzt Druck auf dich aus, dass du mitkommst? Nein, Druck nicht so richtig, sondern... äußert die Erwartung? Ja. So, das ist schon Druck genug. Ja. Hast du ihm das denn gesagt, dass das für dich gar nicht so... Ich habe das ganz klar und deutlich. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Dann habe ich nur gesagt, du weißt, dass ich nicht mitkommen werde. Mhm. Und was sagt er da? Traurig. Und sagt, er könnte nicht verstehen, dass ich nie verzeihen kann. Wie gesagt, ich bin ja auch immer ein großer Befürworter des Verzeihens, wenn man auf der anderen Seite einen guten Willen sieht. Mhm. Aber wie du mir das jetzt erzählt hast, sehe ich da keinen guten Willen. Er hätte dich ja längst mal anrufen können. Er hätte aus dem Knast dir einen Brief schreiben können. Wenn er den schreiben könnte. Ja. Na gut. Er kann nicht schreiben, sagst du. Das weiß ich nicht. Er hat keine Sonderschule geschafft. Gut, da ist er nicht so der pralle Typ. Aber er könnte dich ja mal anrufen. Das richtig. Wäre ja mal möglich gewesen. Richtig. Oder er hätte es zumindest ausrichten lassen können. Richtig. Hat er auch nicht. Nein. Er hat deinem Partner nicht gesagt, das tut mir leid? Nein. Bist du sicher? Nein, das wurde mir nie vermittelt. Das würde dein Partner wahrscheinlich stolz auch sagen, wenn der Sohn das gesagt hätte. Denke ich schon. Ja. Also Barbara, ich muss dir ganz offen sagen, ich würde an deiner Stelle da auch nicht hinfahren. Also gerade Weihnachten, das ist ja dann alles so emotional beladen und dann Richtig. Sitzen da alle und machen auf Heiterteil und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und ich bin da auch nicht jemand, der so sehr hinterm Berg vorhält. Von daher ist es weiß klüger? Ich nicht, wie ich reagieren würde. So, deshalb ist es klüger, wenn du hier bleibst oder da bleibst, wo du bist. Dann wird dein Partner eben alleine dahin fahren und den Heiligen Abend mit seiner Familie verbringen und vielleicht dann einen Tag oder 2 Tage später zu dir kommen und dann verbringt ihr Weihnachten miteinander. Mhm. Das ist die, anders geht's nicht. Ja, das denke ich auch. Ja, finde ich eine klare Lösung. Ja. Ich finde es nicht zumutbar für dich und selbst wenn es dann eskaliert, ist es natürlich für alle auch schrecklich am Weihnachtsabend. Mhm. Nein, das möchte ich auch gar nicht. Also, meine Meinung habe ich dir gesagt, Barbara. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich. Das habe ich auch immer so für mich vom Bauch her empfunden. Ja. Dankeschön, dass du das so auch siehst. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Tschüss, ebenso. Barbara. Dankeschön. Baba. Tschüss. Mhm. Wir machen weiter mit der Cordula. 50. Guten Morgen, Cordula. Guten Morgen. Guten Morgen, Cordula. Um was geht's bei dir? Ja, ich möchte über Brustkrebs sprechen. Du bist betroffen. Ja. Ja. Ja. Erzähl mal, inwiefern du betroffen bist. Ja, also es war so, ich bin 50 und da ist ja mal dieses Screening, wo man da eingeladen wird. Mhm. Und da habe ich dann ganz schnell Post bekommen und da habe ich mich dann schon gewundert, weil dieser Brief sollte eigentlich ein bisschen länger dauern. Mhm. Und dann musste ich dann in der Universitätsklinik zur Nachuntersuchung. Und da haben sie mir dann gesagt, dass sie da was gefunden haben, was eben halt nicht normal ist, sage ich jetzt mal. Ne? Wann war das? Wie lange liegt das? Das war Ende Juni. In diesem Jahr? Und dann haben sie eine Biopsie gemacht. Ja. Und nachdem ich dann angerufen habe, haben sie gesagt, ob ich gleich am gleichen Tag, ob wir noch kommen können und so. Dann bin ich dann dahin und dann saßen dann zwei Ärztinnen da. Ja, und dann hat man mir gesagt, dass es Krebs ist. Ja. Was empfindet man in dem Moment? Man sitzt da vor zwei Ärzten und sie sagen, gar nichts mehr. Also, warst du alleine? Nein. Mein Lebenspartner war mit und es war gut so. Weil ich habe endlich nur noch da gesessen und habe nur noch gesagt, okay, also was anderes, also richtig gedacht habe ich nicht mehr. Hattest du so eine böse Erwartung schon gehabt, Ahnung gehabt? Eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, es ist natürlich eine Angst da. Natürlich, wenn irgendwo man dahin bestellt wird und Ja, meine Kolleginnen, die haben mich dann auch ein bisschen beruhigt und dann sagte die eine, ja, bei mir haben sie auch schon mal, und dann war das nur verhärtetes Gewebe und so, die haben mich erstmal ein bisschen beruhigt, ne? Was ist dann passiert danach weiter? Ja, danach wurden noch mehrere Untersuchungen gemacht. Da musste ich unter anderem auch noch ins MRT und da haben sie noch einen Punkt gefunden, wo sie nicht wussten, was das für ein Punkt ist. Ja, und dann hat sie gesagt, wir haben ein Zeitfenster von 2 bis 3 Wochen. Wurden die Dinge in einer Brust entdeckt? Ja, Gott sei Dank. Also es war der obere Quadrant in dem Sinne jetzt, ne? Und dann, da wurden doch ein paar Untersuchungen gemacht und dann war natürlich doch Warterei zwischendurch und so. Und dann bin ich noch ins MRT, da haben sie, wie gesagt, noch diesen Punkt festgestellt. Ja. Und dann haben sie mir dann einen OP-Termin und dann bin ich brusterhaltend operiert worden. Es musste aber auf der anderen Seite eine Angleichungs-OP gemacht werden. Und diesen Punkt haben sie eben halt rausgenommen, weil sie eben halt nicht wussten, was es ist. Und zum Anfang haben sie gesagt, naja, also es ist in Anführungsstrichen, es ist alles nicht so schlimm, aber jetzt wirklich in Anführungsstrichen gesagt. Aber das ist dann ja hinterher histologisch untersucht worden. Was war das endgültige Endergebnis? Das endgültige Endergebnis war nicht leichtgradig, sondern mittelgradig. Und dieser Punkt war auch ein Herd, ein mittelgradiger Herd. Und dann haben sie noch in dieser vollkommenen Untersuchung dann eben halt auch noch eine Metastase gefunden. Und das hieß dann für mich Chemo, in der ich jetzt drin bin. Also halten wir fest, die Operation ist gut verlaufen. Ja. Die brusterhaltende Operation ist auch zu deiner Zufriedenheit verlaufen? Ja. Ja, also optisch bist du damit zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja. Und jetzt bist du in der Chemotherapie. Ja. Wie geht es dir in der Chemotherapie? Zurzeit gar nicht gut. Beschreib, warum es dir nicht gut geht. Die Nebenwirkungen, die jetzt sind. Welche sind das im Einzelnen bei dir jetzt? Ja, also zurzeit ist es eben halt, sind sehr, sehr stark die Schleimhäute betroffen. Mund, dann habe ich jetzt noch einen Pilz dazu gekriegt, was auch normal ist, dass es kommt im Mund. Und dann habe ich zurzeit, ich habe erstmal gedacht, das sind Knochenschmerzen, aber irgendwo sind das Muskelschmerzen. Also ich bin wirklich die ganze Woche fast nur noch irgendwie gekrochen. Ne? Also ja, das ist das eigentlich so. Und dann eben da gut, Schlappheit ist natürlich auch da. Und ich habe auch schon immer eine Woche lang sehr starke Luftnot gehabt. Wir wohnen in der 2. Etage. Also wenn ich da oben angekommen bin, da habe ich geröchelt, als wenn ich sonst da wie krank wäre. Du hast deine Haare vermutlich verloren? Ja. Lebst du alleine? Nein. Ich lebe mit meinem Partner zusammen. Wie lange wirst du die Chemotherapie noch machen müssen? Also wenn mit den Blutwerten alles gut geht, ist die letzte am 13. Dezember. Ja. Weiß ich ja, dass zu Recht auch jetzt mit Prognosen immer vorsichtig sind. Ja. Dennoch fragt man als Patient ja immer, welche Chancen man hat und wie die Ärzte das sehen. Was haben die dir geantwortet? Ja, die Chancen sind sehr gut. Sie haben mir gesagt, also das ist das, was ich im ersten Gespräch noch so realisiert konnte, was sie mir gesagt hat, sie werden diese Sache überleben. Das ist ja schon mal eine schöne, klare Aussage. Ja. Hilft dir das jetzt, auch diese schwere Zeit besser zu bestehen und überzustehen? Ja, das schon. Ich meine, ich bin schon auch ein sehr optimistischer Mensch und wie soll ich sagen, ich bin das einzige Problem, was ich nur irgendwo ein bisschen habe, dass ich glaube, dass ich das alles verdränge. Die Krankheit verdrängst? Ja, irgendwo, dass ich mir sage, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, obwohl es ja eigentlich richtig schlimm ist. Warum glaubst du, dass du sie verdrängst? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sprichst du denn kaum darüber? Doch, ich rede eigentlich, schon viel darüber. Mhm. Doch, das tue ich schon, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie vielleicht Angst oder ich weiß es nicht. Es ist immer eine große Frage, wie weit man sich auseinandersetzt. Natürlich ist ein Verdrängen ist fatal, wenn man eine Krankheit verdrängt. Ein sich zu sehr hineinknien in eine Krankheit ist vielleicht auch nicht so gut. Manchmal ist so ein bisschen Verdrängen gar nicht schlecht. Ja, das hat man mir auch schon gesagt, dass es vielleicht gar nicht mal verkehrt ist. Ich weiß nur nicht, ob das richtig ist, dass das Verdrängen. Ja, also wir halten mal fest, bis jetzt ist alles planungsgemäß gelaufen. Ja. Darüber kann man sich freuen. Das hat mit Verdrängen gar nichts zu tun. Mhm. Die Brust ist erhaltend operiert, der Krebsgrad war mittelstark, ne, sagtest du. Ja, ja. Die Chemotherapie läuft jetzt, gut, die macht dir zu schaffen, aber das ist ja absehbar, dass es dann vielleicht in einigen Wochen überstanden hast und dass es eine Besserung gibt. Ja. Das klingt ja alles schon mal sehr gut. Also wenn man sich das andererseits wieder so hineinsteigern würde und sagt, vielleicht klappt es doch nicht und vielleicht sterbe ich und das wäre ja auch nicht so gut. Ja, das ist schon richtig, aber es kommen schon irgendwo manchmal Gedanken, weil irgendwo es ja doch von der Kollegin ist eine so eine Sportfreundin am Brustkrebs gestorben dann da hat mir jetzt eine Kollegin erzählt, die wollte mir das eigentlich nur erzählen, dass die Haare danach wieder toller wachsen oder dass die feste Haare kriegen, dass sie auch eine Chemo hatte und dass sie tolle Haare gekriegt hat, und dass sie dann doch gestorben ist. Solche Gedanken kommen dann natürlich auch irgendwo. Hast du denn mit anderen Frauen, die an Brustkrebs leiden, auch mal mit mehreren vielleicht gesprochen? Nee. Mhm. Also, nee. Da, wo ich in der Chemo bin, die so viel redet man ja auch nicht. Und wenn, dann sind es alles andere Krebs gewesen. Ich meine, es gibt ja gerade, das ist ja nun eine furchtbare und weit verbreitete Erkrankung. Ja. Es gibt ja alle Orten auch Selbsthilfegruppen von Patientinnen, die vielleicht wäre sowas für dich interessant, wenn du, irgendwie ist ja ein Gesprächsbedarf bei dir da, ne? Ja, merke ich. Irgendwas ist da. Ja. Vielleicht könntest du das mal auf dem Weg versuchen. Ja, müssen wir mal gucken, wo das ist. Ja, wir gucken gleich mal für dich nach, wo in deiner Umgebung etwas Ähnliches ist. Vielleicht auch, es muss ja jetzt keine Psychotherapie sein, aber vielleicht so eine Beratung mal diesbezüglich da gibt es ja auch spezielle Angebote für Brustkrebspatientinnen. Naja, ich bin schon, also ich sag mal, da wo ich operiert worden bin oder da wo ich auch die Chemo mache, da ist schon so eine Psychologin, wo ich dann, wenn ich die Chemo mache, da schon mal hingehe. Ne? Ja, aber das ist zu wenig dann. Das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Wie reagiert dein Partner denn auf all das und wie hat er reagiert? Ja, oh, jetzt kommt wieder der Gong. Moment. Was hast du? Viertel vor zwei. Genau. er kämpft natürlich mit. Es ist für ihn auch schwer. Ne? Also ich meine, zum Anfang, er ist auch immer überall mitgegangen. Ja. Wollte doch überall mit, hat mich auch schon bei zwei Chemos begleitet. Ja. Und er kämpft mit. Mhm. Und das heißt, ihr kommuniziert auch zu Hause viel darüber und redet über die Erkrankung? Nee, eigentlich nicht so richtig. Mhm. Also nicht, dass man mit ihm nicht reden kann oder so. Nein, das nicht, aber... Willst du ihn nicht belasten damit? Ja, ich glaube schon. Ich denke mal, er leidet schon genug mit. Sprich es an. Ja. Ich glaube, das ist falsch, wenn man dann schweigt aus so einer Vorsicht, falschen Vorsicht. Mhm. Ich glaube, das tut dir gut, wenn du dann noch ein bisschen mehr mit deinem engsten Vertrauten sprechen kannst. Und vielleicht tut es ihm auch gut, wenn er redet. Vielleicht nimmt er wiederum Rücksicht auf dich. Und, ne? Das ist so ein Teufelskreis, in dem man da gerät. Habt ihr auch Kinder? Nein. Also wir haben beide Kinder, aber von unterschiedlichen Partnern. Ach so. Gibt es denn sonst noch enge Leute um dich herum, mit denen du viel zu tun hast im Moment? Nee, das heißt also, es beschränkt sich dann schon auf deinen Partner und deine Kinder, du hast Kinder, sagst du? Ja, das ist ein anderes Blatt Papier, sage ich jetzt mal. Aha, da gibt es nicht viel Kontakt. Nein. Hat aber mit der Erkrankung nichts zu tun. Das ist eine andere Geschichte. Liebe Cordula, jetzt bitte ich dich mal aufzulegen und wir schauen uns mal um nach den Selbsthilfegruppen und vielleicht auch noch nach einer gezielten Gesprächshilfe für dich. Ja. Bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, wirklich gute Besserung. Ja, danke. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Kim ist hier. Kim ist 36. Guten Morgen. Schönen Morgen, hallo. Hallo Kim. Weswegen rufst du an? Ja, also ich habe ein kleines, großes Problem. Ich bin seit 8 Jahren arbeite ich als Prostituierte. Mhm. Und ich bin aber eigentlich immer ein Beziehungsmensch. Ich suche immer einen Partner, eine Beziehung. Aber das scheitert halt meiner Meinung nach daran, an diesem Job. Verstehe. Wie und wo arbeitest du? Seit gut 2 Jahren arbeite ich in der Schweiz. Arbeitest du auf der Straße oder in einem Club? Nein, oh Gott, ja. Nicht meine Güte. Nicht auf der Straße? Nein. Nein, nein, in einem Club oder wie? Genau, richtig. Mhm. Und rufst du jetzt? Wie gesagt, ich mache das freiwillig und mir macht das Spaß, sonst würde ich gar nicht machen. Ich habe auch studiert, also ich bin nicht dumm im Kopf. Was hast du studiert? Handelsfachwirt, das ist eine Stufe unter dem Betriebswirt. Ah, und abgeschlossen auch? Ja, natürlich. Ich habe auch früher im Einkauf gearbeitet, ja, mit Einkaufsbefugnis in München und so weiter. Und wie bist du damals vor 8 Jahren dann in diesen Bereich reingekommen? Also ich habe eigentlich mit Escort angefangen, weil vor 8 Jahren habe ich halt, wurde ich sozusagen Single nach 2 Beziehungen. Und dann dachte ich mir, ich bin kein Typ, der in die Disco geht und sich einen Mann aufreißt. Also probiere ich das einfach mal aus. Mhm. Wollte ich eh schon mal ausprobieren, Escort. Fand ich ganz interessant, aufregend. Mhm. Und dann habe ich das halt 3 Jahre gemacht. Und heißt Escort, heißt Escort, dass man letztendlich nie mit einem, der einen bucht, schläft? Oder doch? Doch, doch. Doch, natürlich. Ja. Sondern halt Haus- und Hotelbesuche. Mhm. Und das habe ich halt neben meiner Arbeit im Einkauf gemacht oder als Filialleiterin und das halt abends oder am Wochenende. Ja. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich habe Spaß und verdiene eine Menge Kohle. Ja, besser klar. Mit dem Job als mit dem, was ich studiert habe als Frau. Und dann dachte ich mir, wieso nicht? Letztendlich zählt nur das Geld auf dem Konto und nicht, was man macht, gerade wenn man es gerne macht und nicht dazu gezwungen wird. Wie viel verdienst du so im Durchschnitt? So, du lebst in der Schweiz, sagst du? Dann kannst du es uns in Franken. Ich arbeite in der Schweiz, ja. Ja, wie viel, genau. Auf wie viel Franken kommst du so durchschnittlich im Monat? Also ich rechne alles in Euro, weil ich in Euro lebe. Ach so, Minimum 10.000 Euro im Monat. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Das ist nicht schlecht. Lebst du auf großem Fuß oder sparst du? Nein, ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Ich habe vorher in München gewohnt, 12,5 Jahre. Mhm. Dort habe ich auch angefangen mit diesem Job, nebenbei. Und jetzt bin ich aber wieder zurück in meine Heimat gezogen, nach Norddeutschland, und habe mir dort ein Haus gekauft. Ach. Also, und bar bezahlt. Ach wie, Moment, du hast ein Haus in Norddeutschland und arbeitest als Prostituierte in der Schweiz. Ja, natürlich, und natürlich rentabler. Jettest hin und her, ja, verstehe. Richtig. Das heißt, ein Haus gekauft, das Geld ist gut angelegt, also es ist nicht alles verprasst und verballert, das Geld. Auf keinen Fall. Ich bin wirklich nicht dumm und ich habe vorher auch schon 2 Beziehungen gehabt. Meine erste mit 18, 5,5 Jahre, dann 4,5 Jahre. Mhm. Und ich denke mir halt einfach, durch diesen Job kommt es, dass die Männer immer denken, die nehme ich nur zum Spaß und zum Sex. Ich verstehe. Jetzt. Lass uns über die Beziehung sprechen. Du sagst, seit 8 Jahren bist du Prostituierte. Hast du in diesen 8 Jahren mal eine Beziehung gehabt? Genau, aber es ging halt immer dann nur so 2-3 Monate. Und da hattest du den Männern reinen Wein eingeschenkt? Richtig. Von Anfang an und dann. Ja, aber ich muss dazu erwähnen, schön, dass ich dich unterbreche, ich habe die meistens bei der Arbeit kennengelernt. Ach so, Freier waren das? Ja. Mhm. Ist vielleicht auch der falsche Platz, Männer kennenzulernen für dich, wenn du privat dich verlieben willst. Aber ich meine. Also Kim, ich will dir sagen, das ist wirklich ein großes Problem, das weiß ich, für Mädels, die im Gewerbe arbeiten, dann eine solide private Beziehung aufzubauen, weil du eben nicht viele Kerle findest, die das mitmachen. Aber rein theoretisch denke ich mir, Job ist Job und ja. Ich bin privat, ich bin ein privater Mensch. Dennoch, ich könnte es auch nicht. Ich könnte auch nicht mit jemandem zusammen sein, der in der Prostitution arbeitet. Da muss man schon sehr, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber da muss man schon ein gewisser Typ für sein, sagen wir es so. Das ist natürlich verhaftet. Ja, soll ich diejenigen denn anlügen? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist das Allerschlimmste überhaupt. Was meinst du, was ich hier schon Geschichten gehört habe von Huren, von Mädels, die dann gelogen haben und sich dann verstrickt haben über einen langen Zeitraum und dann ist es irgendwann aufgeplatzt und das ist, nein, du musst es mir auf. Ich denke mir, grundsätzlich, wenn man was Ernsthaftes möchte, also eine ernsthafte Beziehung, die ja auch meinetwegen auf die Ewigkeit hinausgehen sollte, dann soll man doch ehrlich sein. Du bist so 36. Wie lange willst du denn in dem Milieu, sag ich mal, noch arbeiten? Nur 1 bis 2 Jahre noch. 1 bis 2 Jahre? Ja. Gut, dann ist das ja schon mal absehbar, dass du dann in einen anderen Lebensbereich hineinkommst danach. Mhm. Also ich würde an deiner Stelle wirklich ganz so anders suchen nach Freunden, nach Beziehungen, nicht bei deiner Arbeit. Ja, aber wenn ich arbeite, habe ich halt grundsätzlich wenig Zeit, jemanden kennenzulernen, rauszugehen. Ja, ja, ist mir schon klar. Das heißt, und dort, wo ich arbeite in der Schweiz, das ist so klein, wenn ich da rausgehe, weggehe, da kennt mich jemand, jeder, da erkennt mich jeder. Die gehen alle dorthin. Vielleicht ist das einfach der Preis, den du für diese Art der Arbeit und für dieses Leben zahlen musst. Dass das eben nicht so, ja, wirklich, dass das eben nicht so einfach ist. Ja, aber kann man mich einfach so nehmen und respektieren, wie ich bin? Ja, rein theoretisch. Ich bin ja auch kein dummer Mensch. Und ich würde alles für jemanden tun, also jetzt außer dem Finanziellen, weil ich denke, das muss jeder für sich selbst dastehen. Theoretisch stimme ich dir völlig zu, natürlich. Aber wir kennen die Menschen und wir wissen, wie es in der Realität läuft. Dass es eben Mädels wie du in dieser Hinsicht sehr schwer haben. Das ist nun mal so. Und wenn ich 2 bis 3 Monate mich mit jemandem treffe und dann irgendwann mal anfange zu fragen, was möchtest du jetzt eigentlich von mir? Soll das nur weiterhin auf Spaß ausgehen oder kannst du dir auch mehr vorstellen? Dann sagen die meisten, nee, nur Spaß. Ja, dann denke ich mir, was soll dieser Scheiß? Ja, Spaß habe ich auch so genug. Ja, aber das sind ja Leute, die du bei deiner Arbeit kennenlernst und die kennen dich nur als Hure. Nein, aber ich bin ja auch eine Privatperson. Klar, musst du mir nicht sagen, aber die sehen dich ja. Die sehen dich in erster Linie eben als Prostituierte. Und eben nicht als die private kluge Kim oder wie immer du heißen magst, die ein schönes Haus in Norddeutschland hat. So sehen die dich ja nicht. Was sind denn deine Pläne eigentlich, wenn du aussteigst aus dieser Geschichte? Also ich möchte eigentlich einfach nur das, was ich immer möchte, jemanden, einen guten Mann kennenlernen und Familie haben, Kinder. Also es geht schon eine große Sehnsucht in diese Richtung. Schon immer, ja. Warum, Kim, frage ich dich dann, du hast jetzt 8 Jahre gearbeitet, du hast dir auch ein kleines Vermögen da gespart, warum steigst du nicht jetzt schon aus? Ich habe mir was zum Ziel gesetzt, und zwar, dass ich Minimum, wie gesagt, noch 1 Jahr arbeite und in diesem Jahr möchte ich mir halt noch ein Haus kaufen und das dann halt vermieten, sodass ich wenigstens, wenn ich aussteige, nicht von nichts dastehe. Verstehe. Also ich möchte mich ein bisschen absichern. Das muss ich wirklich sehr loben, dass du das so klug machst. Du kennst wahrscheinlich 1000 Geschichten, genauso wie ich auch, von Mädels, die genau das Gegenteil machen von dem, was du tust. Natürlich. Ja. Und die irgendwann dann älter werden und nix haben. Richtig. Ja. Insofern ist das ja alles gut und richtig. Jetzt ist die Frage, Kim, vielleicht wirst du noch die Zeit ausharren müssen, bis du ausgestiegen bist. Meinst du wirklich? Ich vermute mal fast, wenn du jetzt seit vielen Jahren das schon versuchst und es hat nicht geklappt. Und wenn du einen Schnitt gemacht hast in deinem Leben und bist dann Privatierfrau oder suchst einen anderen Job, wird das einfacher sein, bin ich ganz sicher. Und ich bin ja immer, je länger ich auch diesen Job mache, umso mehr habe ich die Ansicht, dass alle Männer nur ihre Frauen betrügen und. Ich glaube, wenn man Prostituierte ist, kriegt man kein dolles Männerbild, ne? Nein, das wird immer schlimmer, und zwar von Jahr zu Jahr. Ja, glaube ich. Umso schwerer ist es ja, einen guten Typ zu finden, der eben nicht so ist, wie du sie erlebst, die Männer. Genau. Ja. Und dann denke ich mir, lohnt es sich wirklich auszusteigen, weil man ja weiß, wie die Männer eigentlich wirklich sind? Offensichtlich lohnt es sich schon, weil du so eine große Sehnsucht danach hast. Und es lohnt sich wirklich, weil es natürlich nicht nur die Männer gibt, die du da kennenlernst. Du lernst ja nur einen Ausschnitt kennen. Zugegeben, einen großen Ausschnitt aus der Realität. Ja. Aber wir beide wissen auch, dass es auch verdammt gute Typen gibt, so wie es tolle... Davon weiß ich nichts mehr. Weißt du nichts mehr? Nein. Das ist aber bitter, sage ich dir, Mensch. Ja, ich weiß. Das ist auch ein Preis, den du zahlst, dass du so eine Weltsicht bekommen hast. Natürlich. Das ist ja fast eine Verbitterung, ist das ja. Und das ist ja auch so, wenn ich jemanden kennenlerne, ich bin wie eine Wand. Ich lasse nichts in mich rein. Ich zeige demjenigen nicht meine Gefühle, weil nur dann kann ich ja verletzt werden. Ich glaube, du musst so schnell wie möglich da raus. Und du wirst lange brauchen, ehe du dich regeneriert hast. Wenn du das jetzt in dem einen Jahr noch schaffen musst mit dem Haus, okay, dann ist es so. Aber dann ist aber wirklich Schluss. Dann nicht noch länger ranhängen. Dann nimm dir das als festes Ziel, dass du dann rausgehst. Ich vermute, ich will dich nicht entmutigen, aber ich vermute, dass der Neuanfang erst danach richtig funktionieren wird. Sollte zwischendurch irgendetwas Tolles passieren, ich wünsche es dir von Herzen, aber such sie nicht bei deinen Freiern. Ich glaube, da hast du keine guten Karten. Und meinst du, wenn ich jemanden kennenlerne, soll ich denn ehrlich sein, ja, was ich gemacht habe? Ja, das schon. Das finde ich schon. Später meinst du, ne? Ja, das musst du machen. Ja, genau. Ja, musst du machen. Weil du wirst klein, wenn du lügst. Mhm. Und das ist nicht gut für das Selbstbewusstsein. Ich meine, es reicht ja schon, wenn ich meine Eltern anlüge. Das tust du. Jahrelang. Das tust natürlich, du. Klar. Sicher. Mensch, Kim, wir beide könnten noch sehr lange uns unterhalten. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Aber meine Zeit rennt so ein bisschen weg. Mhm, klar, natürlich. Vielen Dank für das Gespräch. Also, in einem Jahr ist definitiv Schluss, okay? Ja, ein bis zwei Jahre. Ah, nee. Ein Jahr. Liebe Kim, viel Glück wünsche ich dir und alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Elli noch. Elli ist 57. Guten Morgen, Elli. Hast du gerade 57? Nein, 41. Entschuldige bitte. Was habe ich für einen Dreher? Dankeschön, guten Abend. Liebe Elli, um was geht's hey. Denn? Es geht genau um das Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben. Ich möchte gerne einfach ein paar Frauen mal Mut machen. Du möchtest Frauen Mut machen? Ja. Ja, mach mal Mut. Kurze Geschichte. Ich bin, ja, 41. Ich bin seit 13 Jahren alleinerziehend. Mhm. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, ich bin damals schwanger geworden, als ich im Studium war, dass man auch ohne fremde Hilfe, und ich spiele ein bisschen auf das Betreuungsgeld mit diesen 100 Euro an, im Leben einfach weiterkommen kann, indem man arbeitet und an sich selber glaubt. Und das hast du fleißig gemacht? Das habe ich ganz fleißig gemacht. Was hast du gearbeitet? Ich habe im Studium angefangen mit Texten. Ich habe Germanistik studiert, ich habe angefangen zu texten. Mhm. Ich habe bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe dann später bei einem großen deutschen Verlag gearbeitet. Mhm. Ich habe in der Werbeagentur gearbeitet. Ich bin heute im Management von Unternehmensberatung. Mhm. Und alles hingekriegt mit Kindern und alleine? Nee, mit einem Kind. Mit einem Kind und... Mit Kindern, also nicht mit Kindern. Das, mit Kind, ja. Weiß ich nicht, ob ich das mit mehreren geschafft hätte. Aber ich habe es mit einem geschafft. Mhm. In der Fremde, ohne Familie, ohne Freunde, mit Neuanfang, irgendwo, fernab von allem. Wenn du das ich so, mir, ja? Wenn du das so mit einem Satz formulieren könntest, so ein Appell oder einen Mutmachsatz, was wäre das für ein Satz? Tut was. Tut was. Tut einfach was. Tut was, ja. Nicht so rumjammern. Nicht, oh mein Gott, die Betreuungsplätze sind so rar. Mhm. Nicht, oh, mir hilft ja keiner. Einfach selber machen. Das ist so einfach eigentlich. Mhm. Ich habe mich nie darauf verlassen, dass mir der Staat irgendwas zur Verfügung stellt. Ich habe mich immer selber drum gekümmert. Ich habe mir Betreuungsplätze gesucht. Ich habe Karten bezahlt. Ich habe auf jeden Urlaub in meinem Leben verzichtet. Ja, man muss eigentlich. Ich habe ganz viele Dinge verzichtet. Auf ganz, ganz viel, um meiner Tochter zwei Dinge zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich habe meiner Tochter zwei Dinge mitgegeben. Das ist Liebe und das ist Bildung. Sehr gut. Die wichtigste Sache auf der Welt. Und sie ist heute eine gesunde, junge Frau. Elli, mit 16 Jahren. Wir haben jetzt und es ist so geil. Domian. Wir haben nur ganz wenig Zeit gehabt, aber du hast so schöne Sätze gesagt. Ich danke dir sehr. Das war sehr, sehr toll. Vielen lieben Dank. Dir auch. Und dir viel Glück einfach weiterhin, dir und deiner Tochter. Und dir alles Gute. Dankeschön. Ich mag dich seit 20 Jahren. Hey. Tschüss. Ciao. In der Technik, Nami Stark. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live. WDR Fernsehen. Bis dahin. Gute Nacht. Ciao.